WDR 5. Neugier genügt. Da mache ich ein Lenkrad hin. Da. Okay. Und bei mir. Barbara und Michael Neudecker, sie ist Sozialpädagogin, er Journalist, fahren mit ihrem 5-jährigen Sohn Jim hinunter zum Starnberger See. Aber ich glaube, Jimmy, du musst eher Ingenieur werden. Ja, ich bin Ingenieur. Im Auto sitzt auch sein gleichaltriger Freund Leo. Er hat immer das, was Jim auch gerade hat. Heute ist es mal wieder Jims Knopf im Ohr. Ja, du hast keine elektrischen Ohren, Leo, gell? Du hast die normalen Ohren einfach. Das ist schade, wenn du keine hast, oder Leo? Ja. Wenn alle Kinder so elektrische Ohren haben, in allen Ländern, das wäre echt schön. Alle Kinder? Das wäre schön, dann können alle die Ohren abnehmen und schlafen. So. An der Unterführung zum See rauscht die Bahn vorbei. Die Autos sind laut, Menschen kommen und gehen. Am Wasser schreien die Möwen. Jim und Leo rennen los. Das liebenswerte Gespann wirkt wie Sherlock Holmes und Mr. Watson. Jim ist hoch aufgeschossen und hat kinnlange blonde Haare. Leo wirkt etwas kompakter. Jimmy, warte mal. Wir gehen da mal hinter zu den Steinen und dann gibst du Leo bitte auch was ab von dem, ja, vom Brot, gell? Ja. Schaut mal, jetzt kommen die Möwen angeflogen. Die kreischen ganz schön laut. Wie so oft prasselt auf Jim ein heftiger Geräuschecocktail ein. Den kann der Computer in seinem Kopf, das Cochlea-Implantat, nicht sofort filtern. Die Technik in der Ohrschnecke braucht noch die Feinjustierung. Mama, ich hab Angst. Du hast Angst? Ich auch. Ich hab Angst. Jim ist es zu laut. Leo fürchtet sich vor den Enten und Möwen. Du darfst einfach hinwerfen, Leo. Die tun dir nichts. Das sind... Jim mag die sanften Töne lieber. Sand, der leise rieselt. Regentropfen an der Fensterscheibe. Weil das tropft nur so leise. Es macht nur so platsch, platsch, platsch, platsch. Aber Jim kann auch etwas, was andere Kinder nicht können. Er kann Geräusche abschalten. Wenn nämlich alles um ihn herum tobt und schreit, nimmt er seine elektrischen Ohren einfach ab. Dann hörst du nichts mehr. Nix. Der äußere Teil des Implantats ist mit einem Magneten an seinem Kopf befestigt. Es macht leise Klack, wenn Jim ihn löst. Da vorne ist ein Magnet und da drin ist auch ein Magnet in meiner Haut. Und wenn ich Batterien wechseln muss, mache ich das auf und da sind die Batterien drin. Das ist ein Schutz. Oh, jetzt sind sie rausgefallen. Die Ohren dürfen nicht ins Wasser fallen. Deshalb, so erzählt sein Vater Michael Neudecker, nimmt er sie beim Schwimmen im Hallenbad auch ab. Und wenn wir dann so eine Zeit lang im Wasser waren, machen wir irgendwann mal eine Pause, dann tut er dann die Ohren dran. Und es ist jedes Mal so ein Moment, wo er kurz innehält und er sagt eigentlich immer, boah, ist hier laut. Jim ist jetzt 5 Jahre alt. Mit einem halben Jahr bekam er die Implantate. Alle 3 Monate werden sie in der Klinik untersucht und feiner eingestellt. Die Frequenzen, die Höhen und Tiefen. Hört Jim dann irgendwann das Gleiche wie andere Menschen auch? Es gibt auch Versuche, wie sich das wohl für einen Gehörlosen anhört mit CI. Aber wirklich sagen kann man es ja nicht, weil jedes Gehirn ja auch andere Geräuschkulissen im Feinen zumindest erzeugt. Ich glaube, es ist nicht so eine Frage der Wirklichkeit, sondern eher auch der Lautstärke oder der Art, wie die Töne dann bei ihm ankommen. Aber genau weiß man es ja nicht. Als sie die Diagnose bekamen, Jim sei gehörlos, war das für Barbara und Michael Neudecker ein Schock. Aus ihren Familien kannten sie das nicht. Beide sind damals um die 30 Jahre alt. Jim ist ihr einziges Kind. Die Geräusche bestimmen unser Leben. Also die gehören einfach dazu und es sind so viele Gefühle damit verbunden. Plötzlich sind da 2 Welten. Die Welt der Eltern, Sprache, Musik, das Lachen und Jims Welt, eine Welt der Stille. Die Neudeckers lassen mehrere Hörtests machen, Jedes Mal liegt der kleine Kerl völlig verkabelt auf dem Untersuchungstisch. Und dann haben die über Kopfhörer irrsinnig laute Geräusche eingespielt, die wir sogar hören konnten, wie Presslufthammern. Und er hat überhaupt nicht reagiert. Und man sieht dann den Monitor und sieht da Wellen und hat keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll. Und man hofft, dass das heißt, dass er hört, weil man irgendwelche Schwingungen sieht. Und dann auf einmal kommt diese Ärztin und klatscht dann nochmal hinter seinem Kopf und sagt dann, ja, er ist taub. Und das war wie wenn jemand einen einfach ins Gesicht schlägt. Gute Freunde helfen über die erste schwere Zeit, nehmen Anteil, weinen mit ihnen und überlegen sich auch ganz praktische Hilfen. Da waren ein paar dabei, die dann sich gleich erkundigt haben, wie man Gebärdensprache erlernt oder wo. Und das war eben auch so ein Moment, wo man gemerkt hat, wie wichtig Freunde für einen einfach sind. Es gibt andere, die das offenbar Unabänderliche, dass nämlich Jim sein Leben lang behindert sein wird, zu ignorieren versuchen. Auch Barbara und Michael Neudecker verarbeiten den Schock jeweils auf ihre Weise. In so einer Phase lernt man sich selbst und auch den Partner nochmal von anderen Seiten kennen. Man trauert auch unterschiedlich und man verarbeitet auch unterschiedlich. Der eine ist halt eher der Verdränger und sagt halt irgendwie, wird schon werden. Und für mich war das einfach wichtig, da zu weinen. Einfach Zeit zu haben, um zu weinen und das rauszulassen und die Emotion laufen zu lassen. Und eben nichts zu verdrängen, sondern einfach mal vom Schlimmsten auszugehen. Als eine Ärztin ihnen vom CI, dem Cochlea-Implantat, erzählt, sind sie zunächst vorsichtig. Es war so eine ungewisse Sache. Klar, das Kind ist gehörlos und es gibt das CI, aber man weiß ja auch nicht, ob das dann auch wirklich funktioniert. Und man kann ja auch nicht bei jedem Kind das CI einsetzen. Tatsächlich ist das Implantat nicht für jeden gehörlosen Menschen geeignet. Und außerdem, es gibt Risiken. So lesen Barbara und Michael Neudecker im Internet von Verletzungen des Gesichtsnervs bei der Operation, von Infektionen der Hautwunde, Hirnhautentzündungen, Taubheitsgefühlen, Tinnitus, Verletzungen des Geschmacksnervs und auch von vielen Misserfolgen. Sie sind verunsichert und versuchen, sich auch mit der wohl einzigen Alternative anzufreunden, falls für Jim ein Implantat nicht in Frage kommt. Geguckt, wo der nächste Gebärdensprachkurs ist und recherchiert und viel gelesen über die Kultur der Gehörlosen, sich dann natürlich auf beiden Seiten versucht, schlau zu machen. Gehörlosenverbände sehen das Cochlea-Implantat äußerst kritisch. Der Deutsche Gehörlosenbund etwa betont in einem Statement von 2011, dass die Gehörlosenkultur ein wichtiger Teil gesellschaftlicher Vielfalt sei. Viele Gehörlose wollten sogar taub bleiben, da Gehörlosigkeit Teil ihrer Identität sei. Die These, besseres Hören gleich bessere Lebensqualität, treffe nicht automatisch zu. Und außerdem, Gebärdensprache, Gehörlosenkultur und die gesetzlich geregelten Möglichkeiten zum Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern könnten gehörlosen Kindern Perspektiven eröffnen, die unabhängig von ihrer Hör- und Lautsprachfähigkeit sind. Einen Zwang zum CI dürfe es darüber hinaus niemals geben. Nach Gesprächen mit Eltern gehörloser Kinder sowie Beratungen mit den Ärzten des Starnberger Implantationsklinikums treffen sie schließlich eine Entscheidung. Jim soll ein Cochlea-Implantat bekommen und damit an ihrer Welt teilhaben können. Es ist im Endeffekt auch ein Segen dieser Technologie, dass wir nicht gezwungen sind, eine neue Sprache zu erlernen, um mit unserem Kind kommunizieren zu können. Es wäre kostbare Zeit verstrichen, betont Barbara Neudecker. Als Sozialpädagogin weiß sie, wie wichtig die prägenden kindlichen Phasen zum Spracherwerb sind. Das Lallen, das Nachahmen von Gesagtem, das Lernen von Begriffen. Beide stehen zu ihrer Entscheidung. Wobei das schon interessant sein wird, wenn er älter wird. Er ist ja nun de facto ein Gehörloser. Wenn die Technik nicht funktioniert, dann ist er gehörlos. Und wenn so die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität irgendwie stärker wird, das wird dann schon interessant zu sehen, inwiefern er sich als Gehörloser betrachtet oder eben nicht. Und es ergibt für uns ja momentan keinen Sinn, die Gebärdensprache zu erlernen, weil er auch gar kein Interesse daran hat. Wenn er mal älter wird, kann es natürlich sein, dass er die mal lernen will. Es steht ihm ja auch frei natürlich. Dann soll er sie lernen und, keine Ahnung, vielleicht lernen wir sie dann auch nochmal. Jetzt. brennt! Da unten brennt! Ich bin der Pilot und du der Löscher. Unten am See füttern Jim und Leo einen roten Feuerwehrhubschrauber, der hydraulisch auf- und abfährt, aber sich nicht einen Meter in die Lüfte erhebt. Es ist eines dieser typischen Groschengräber, die heute nur noch Euros fressen. Ich hab die Lösch. Können wir noch mal? Ja, da passt das. Wir müssen zum zweiten Einsatz schnell. Wir brauchen noch 1 Euro. Gut. Und dann müsst ihr euch beeilen. Jim ist winzig, als er operiert wird. Schon die Voruntersuchungen sind eine Tortur, nicht nur für ihn, sondern auch für seine Eltern. Die Ärzte haben ihnen eingeschärft, dass er bei der Untersuchung tief schläft und nicht schon vorher. Das hieß für uns einfach, wir mussten dafür sorgen, dass der nicht einschläft. Und der Weg von hier zur Klinik mit dem Auto ist ungefähr eine halbe Stunde, also klassische Zeit, wo so ein Kleinkind einfach einschläft im Auto. Und dann ist es eine riesige Klinik, ein ewig langer Weg. Da musste man dort natürlich warten, bis man dran ist. Irgendwann haben uns wir nicht mehr zu helfen gewusst und haben dann einen nassen Waschlappen mitgenommen und ihm ins Gesicht gelegt und haben uns gefühlt wie die fürchterlichsten Eltern der Welt. Also das war furchtbar. Dann die erste Operation. Barbara Neudecker bleibt bei dem Säugling, bis die Narkose wirkt. Ich war draußen am Flur. Hab halt ewig gewartet, bis sie dann rauskam. Ich wusste ja nicht, was da jetzt genau passiert. Und das war ja so eine Zeit von Ungewissheit. Das war einfach, das möchte man irgendwie keinem zumuten. Im Aufwachraum ein kleines Bündel Mensch. Kreidebleich, mit einem dicken Verband um den Kopf. Aber am nächsten Tag hat er die Augen aufgemacht und gelacht. Mit dem riesen Turban am Kopf. Und der Kleine lacht und blödelt und flirtet mit den Schwestern und mit den Ärzten. Und das war unheimlich erleichternd. Da haben wir gewusst, okay, es wird alles gut. Gut ist auch, sagt Barbara Neudecker, dass die Krankenkasse alle Kosten übernimmt. Wir waren im Krankenhaus, da ist eine russische Familie gekommen und die mussten das alles selber zahlen. In Amerika haben wir von Geschichten gehört, da haben die Leute ihr Haus verkauft, damit ihr Kind hören kann. 5 Wochen später. Wieder ist Jim verkabelt. Dann ein Piep. Der Junge reißt den Kopf hoch, blickt mit weit aufgerissenen Augen erst den einen Techniker an, dann den anderen. Er hört. Für Barbara und Michael Neudecker ein unbeschreiblicher Glücksmoment. Viele weitere folgen. Irgendwann sagt Jim Mama und Papa, er lernt die ersten Worte, dann Sätze. Er liebt Musik, fragt, will alles wissen. Und er sammelt Geräusche. Zum Beispiel den Ton des Türmechanismus in der Münchner U-Bahn. Die alte U-Bahn macht piep, piep, piep und die neue U-Bahn macht hä, hä, hä. Seit einiger Zeit besucht Jim den Montessori-Kindergarten. Dort gibt es kleine Gruppen und speziell geschulte Erzieherinnen. Barbara Neudecker ist von dem Konzept sehr angetan. Die nehmen sich die Zeit und die haben auch so eine Grundhaltung, dass man eben die Umwelt so gestaltet, dass sie fürs Kind passt. Und die haben dann auch von selber gleich die Akustik im Kindergarten angepasst, haben da jemanden kommen lassen, der dann den ganzen Raum gedämmt hat. Also es war super teuer, aber es haben die einfach sofort gemacht. Damit Jim seinen Wortschatz erweitern kann, erklären ihm seine Eltern alles, was sie gerade machen. Wir hatten einmal Besuch von einem Freund, der nicht so oft kommt. Da haben wir Spaghetti gekocht und normalerweise nimmt man halt einfach einen Topf und stellt ihn auf den Herd und tut die Spaghetti rein. Und bei uns war das so, also jetzt nehme ich einen Topf und dann stelle ich ihn auf den Herd und dann mache ich den Herd an und dann habe ich das Wasser hier drin und warte ich, bis es blubbert. Und dann nehme ich die Spaghetti und tue die Spaghetti rein. Und es wurde natürlich alles sprachlich begleitet. Und der ist dann erstmal da gestanden und hat sich gedacht, was ist denn hier los eigentlich? Oben in Jims Zimmer ist Tierschau. Kamele, Kühe, Dinosaurier, ein Hund, Hühner und Schafe. Alle laufen kreuz und quer über den Teppich. Was hast du denn da am Kopf, Stier? Meine Hörner. Boah, die sind ja riesig. Mit denen kann ich mich abwärmen. Aha. Fang mich doch mal ein. Jim ist ein lebhaftes, fantasievolles Kind. Und er lernt jeden Tag etwas Neues. Auch wenn er öfter als andere Kinder nachfragen muss. So sagte er lange Zeit Muffeln statt Waffeln oder Puder statt Bruder. Wenn er fragt und fragt, kann das andere Menschen schon mal nerven, meint Barbara Neudecker. Wir waren bei der Feuerwehr und der Feuerwehrmann hat was erklärt und es war aber Remi Demi und es war laut. Und dann hat der Jim nochmal nachgefragt und dann kam eben, wer aufgepasst hat, der weiß es jetzt. Jim darf und soll alles mitmachen. Er liebt Fußballspielen, Schwimmen, das Toben mit den Freunden. Dabei muss er oft ein Stirnband tragen, damit die elektrischen Ohren nicht in den Dreck fallen und dabei kaputt gehen. Die Sprachtherapeutin, die hat am Anfang das CI genommen und quer durch den Raum geschmissen. Dann dachte ich mir, alles klar, okay, das geht nicht so schnell kaputt. Also neulich war eine Situation, da hatten sie ein Spiel und dann ist der Ball halt volle Knecke in sein Gesicht geknallt. Und dann überlegt man natürlich schon, hoffentlich ist jetzt nichts passiert und vielleicht ist Fußball dann doch nicht der richtige Sport. Aber andererseits, all seine Freunde, die spielen Fußball, das ist auch eine soziale Sache. Alle sind dabei und es wäre blöd, ihn da auszugrenzen. Toi, toi, toi, bis jetzt ist noch nichts passiert. Aufpassen muss man trotzdem, bestätigt Barbara Neudecker. So ist Jim anfällig für Erkältungen. Lange hieß das Schreckenswort Mittelohrentzündung. Bei uns war das am Anfang, okay, Krankenhaus, Infusionen, damit es schneller wirkt, damit es gleich intravenös geht. Durch diesen Elektrodenträger, der ja in die Hörschnecke gelegt wurde und von der Hörschnecke geht ja direkt der Hörnerv ins Gehirn, ist natürlich der Weg für die Bakterien einfach. Und deswegen hat man da natürlich immer Angst vor einer Gehirnhautentzündung. Barbara und Michael Neudecker wollen ihren Sohn nicht in Watte packen, auch wenn ihnen manchmal der Atem stockt. Denn Jim ist auch ein wildes Kind. Ob er irgendwann damit hadert, dass er auf das Implantat angewiesen ist? Barbara Neudecker lacht. Vielleicht in der Pubertät. Klar, da brauchen wir ein nettes Mädchen. Nettes Mädchen ist gesucht. Es dauert ja noch ganz lange, bis er eine Freundin haben wird, wahrscheinlich. Und dann wissen wir ja nicht, wie die Technik dann inzwischen ist. Aber klar, de facto ist es ein gewisses Handicap, das er da hat. Und jeder seiner Mitmenschen ist natürlich irgendwie gefordert, damit umzugehen. Wobei er ist so ein fröhlicher Kerl und so ein offener Kerl. Also im Kindergarten, er ist total mittendrin und überhaupt nicht ausgegrenzt, weil er jetzt eine Behinderung hat, sondern er ist ein ganz beliebter Junge, den die gern mögen und hat schon Heiratsanträge bekommen. Also von daher, keine Gefahr, genau. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.